6. Antworten Sie bitte. Was sind Sie von Beruf? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wie alt? Wo wohnen Sie? Und Ihre Eltern?